Walking up the stairs, I got a hunch. There's always gonna be a bunch of drunks. Imagine if you were on your own. You should have known. Meet you on the night bus. So you like to walk alone. I'll meet you on the night bus. Das waren Mode Step. Die kommen aus England, machen auf London Road ziemlich Oldschool Drum and Bass Sound, finde ich zumindest. Eben gerade war ihr Song Night Bus Home zu hören. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von J.J. Johansson. Fraser A. Gorman ist dabei. Dann Princehorn Dance School, Default. Und hier Vorhang auf für Funkstörung. Das waren Funkstörung mit dem Song So Simple. Und dass wir das hier hören konnten, finde ich eigentlich ziemlich erstaunlich, weil Funkstörung gab es eigentlich schon gar nicht mehr. Die beiden Funkstörungsmenschen heißen Chris De Luca und Michael Farkesch, kommen aus Rosenheim, das ist da in der Nähe von München, haben sich irgendwann Anfang der 90er kennengelernt und dann ja eher so im Eigenregie-Platten rausgebracht. Einer der ersten EPs, die auf, oder Maxis, die auf Fat Cat Records rauskamen. Das war 98 eine EP von denen, wo sie Björk remixed haben, ihren Song All Is Full Of Love, ganz großartiger Track damals und damit auch so ein bisschen die Initialzündung für das Bekannterwerden von Funkstörung. Da haben sie viele, viele tolle Platten rausgebracht, viele tolle Maxis und Remixe etc. etc. und immer ziemlich viel dekonstruiert, aber trotzdem dem Pop irgendwie mit, sage ich mal, nicht aus dem Auge verloren, nicht wie Mouse on Mars das gemacht haben, nur Funkstörung irgendwie noch ein Tick elektronischer vielleicht, ein Tick mehr für die Tanzfläche das Ganze gemacht haben. Und dann war vor 10 Jahren Schluss. Christian Luca und Michael Farkisch haben sich gesagt, wir gehen mal eigene Wege und lassen Funkstörung einfach mal mit einer Funkstille da liegen. Und jetzt sind sie zurück mit ihrem vierten neuesten Album, Funkstörung, einfach nur betitelt das Ganze. Und da gibt es ziemlich tollen Pop drauf, mit Elektronik gepaart und vor allen Dingen mit ganz, ganz tollen Sängern auch. Gerade eben bei So Simple hörten wir Jamie Liddell und hier bei diesem Song I Love Him So, da ist JJ Johansson an den Vocals zu hören. You seem so confident, I feel so unsure, when I take you in my arms and lead you through the door. We knew this day would come, we prepared as well. What result will come of this, only time will tell. Tja, Funkstörungen sind zurück, besser als eh und je. Das war gerade der Song I Love Him So featuring JJ Johansson vom neuesten Funkstörung-Album, einfach nur Funkstörung betitelt. Die beste Platte, die sie meiner Ansicht nach bisher gemacht haben. 10 Jahre warten, 10 Jahre Pause hat sich gelohnt. Tolle Platte, tolle Gastsänger. Auf jeden Fall reinhören, lohnt sich. JJ Johansson, den Herrn, den wir gerade eben hörten, kommt aus Schweden, ist so ein Pop-Avantgardist, Produzent. Und hat auch gerade eine neue Platte veröffentlicht. Die 10. von ihm, so viel hat er schon, Wahnsinn, Opium heißt die. Und der eben gehörte Song, der auf der Funkstörungplatte drauf ist, der ist hier auch drauf. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber mein Gott, warum nicht? Irgendwelche Synergieeffekte mag es da sicherlich geben, wenn man gleiche Songs auf verschiedenen Platten draufpackt. Wahrscheinlich sind sie auch ziemlich gleich beteiligt. Funkstörung als Knöpfchendreher und JJ Johansson als Sänger. Aber hat auch sehr viel ruhigere Songs hier drauf. Zum Beispiel Moonshine. Hier kommt JJ Johansson. Tragic again. Ooh. So ganz ruhig, wie ich den Song so im Kopf hatte, war er dann doch nicht. Wahrscheinlich die ja am heftigste, am meiste Uptempo-Nummer hier von J.J. Johansson, dem Album Opium. Aber ansonsten gibt es ja auch sehr ruhige Songs drauf, die wahrscheinlich eher so im Ohr gehabt, als ich dachte, die klingen alle so. Ja, aber vielleicht doch wieder mal oberflächlich reingehört. Nein, tue ich eigentlich nicht in der Regel. Das gerade eben war also J.J. Johansson mit einem Song, wo es halt irgendwie um Filmmusik geht, ja, und um die große Filmmusik der 70er Jahre. Toll gemacht, wie ich finde. Und es gibt wirklich sehr viel Abwechslungsreiches zu hören auf dem Album von J.J. Johansson. Bei einem Song zum Beispiel, da hat er mit Robin Guthrie von den Cocteau Twins zusammengearbeitet. Die kennen sich schon seit auch Ende der 90er Jahren, haben hier und da was zusammen gemacht. Und bei diesem Song hier, Scarecrow, kann man die beide zusammen in Aktion hören. J.J. Johansson. Thank you. J.J. Johansson hörten wir mit dem Song Scarecrow. Produziert wurde dieser Song hier von Robin Guthrie. Wie gesagt, kennt man von den Cocteau Twins. Der hat auch mitgeschrieben an diesem Stück. Ansonsten hat er sich bei den anderen Songs, die man hier auf diesem Album Opium hören kann, nicht weiter in Erscheinung gesetzt. Ja, tolle Platte hier. Crooner-Pop für alle, die es mögen. Auf jeden Fall gibt es dort viel Gutes zu entdecken. Nach J.J. Johansson und, sag ich mal, eher anschmiegsamer Popmusik hier etwas zum Wachschütteln mit Prince Horn Dance School. Look at me, predator. Our lives are entwined. Our lives are entwined. We'll leave the battlefield. Won't tear each other apart. Your love's a cannon. It's a battlefield in your heart. Thank you. Battlefield. Das war ein Song von Princehorn Dance School von ihrem neuesten Album Home Economics. Princehorn Dance School sind ein Duo aus Brighton, bestehend aus Susie Horn und Tobin Prince und nennen sich Zumai zumindest. Und deren Geschichte geht los. Das war so 2007. Damals erschien ihr Debütalbum, damals noch selbst betitelt. Das war ganz, ganz großartig. Klang sehr rau, sehr roh und sehr minimalistisch und war der beste Post-Punk, den man damals hören konnte, in Anlehnung an den Post-Punk der frühen 80er Jahre. Dann gab es 2012 mit Clay Class den Nachfolger. Der war schon ein bisschen druckvoller, hatte ein paar Beats dabei und auch vielleicht ein, zwei Songs für die Tanzfläche. Auch eine tolle Platte. Und jetzt dieses neue Werk von Princehorn Dance School, Home Economics. Daran scheidet sich zumindest mein Geschmack. Ich finde die Platte ein bisschen langweilig. Ist auch kein ganzes Album, obwohl die Platten, wenn man das Album verkauft, 6 Stücke drauf, gerade mal 23 Minuten, wenn überhaupt Laufzeit. Also eher eine EP oder so eine Mini-LP. Und ja, weder Fisch noch Fleisch. Das fehlt ein bisschen das Rudimentäre, das Rohe, was Princehorn Dance School früher ausgemacht hat, das Unberechenbare. Alles klingt so ein bisschen zu nach Schablone zusammengebastelt. Und die Songs sind nicht schlecht, aber man kommt nicht mehr bei Weitem an die Großartigkeit der vorherigen beiden Platten ran und beide habe ich wirklich ganz, ganz toll gemocht und war auch in den Jahresrückblicken immer weit vorne dabei. Das wird die neue Platte leider nicht schaffen. Trotzdem noch ein Song hier von Princehorn Dance School, weil die beiden ja auch sehr sympathisch sind. Hier kommen sie mit Clean. It's a big old world out there this morning. It's a tiny universe in an afternoon. It's a strange old time to be in love with Elvis. You better drink it up, it ain't coming back around soon. Know about the boy from North Melbourne. He nearly killed himself, sipping life from a lead paint filled balloon. You may want to laugh at him, but he saw the face of heaven grin. It's a big old world on a sunny afternoon. It's a big old world. Man, I wish I could tell you, but you're locked up in your own psychotic tomb. I'm gonna make my bed on the rock of Gibraltar, 'cause I wanted the view to come with the room. Did you hear about the girl from New York City? She nearly lost her mind, gazing out the window of a hotel room. I guess I won't contest she died doing what she did best. It's a big old world on a sunny afternoon. It's a big old world on a sunny afternoon. It's a big old world on a sunny afternoon. Da zwitschern die Vögel. Ihr hört den Sunday Service. Wir kommen hier zum Album der Woche und das kommt diesmal von einem gewissen Fraser A. Gorman. Der kommt aus Australien und hat gerade mit Slowgum sein Debütalbum hierzulande veröffentlicht. Ja, und das wird hier gekürt zum Album der Woche. Fraser A. Gorman, wie gesagt, kommt aus Torquay. Das ist so ein Strandstädtchen südlich von Melbourne. Und ja, ist dann irgendwann nach Melbourne gezogen natürlich, der Musik wegen, hat sich dort so eine Gruppe an Musikern irgendwie mit assoziiert. Zu denen gehört auch natürlich Courtney Barnett, die Indie-Lo-Fi-Queen, die ja dort auch ihr eigenes Label Milk Records betreibt und da hat er auch seine ersten Sachen veröffentlicht. Und jetzt, wie gesagt, sein Debütalbum, eben hörten wir Fraser A. Gorman mit dem Song Big Old World und hier kommt My Old Man, ein weiterer Song von ihm. Country, it's getting older this time. Hey, my old man, we're gonna get our things together and see what's over my mind. And hey, my old girl, there's a book I think you should read it. It's about you and I, we're getting old. And there's a bottle of cough syrup in the cupboard if you need it. It'll help you sleep for years, I'm told. 'Cause soon you'll crawl through my old house. The Fraser A. Gorman hörten wir mit My Old Man, und das A in seinem Namen, das steht für Alexander. Das ist dann nämlich wahrscheinlich sein zweiter Vorname. Er ist selbst noch Handwerker, arbeitet als Zimmermann noch nebenbei, wenn er nicht gerade Musik macht. Ist gerade mal 22 Jahre jung, und hier mit Slow Gum hat er gerade sein Debütalbum veröffentlicht. Und mal klingt er so nach klassischem amerikanischem folkigen Singer-Songwriting, mehr nach so Rock'n'Roll-Ansätzen, also zu Bob Dylan-Zeiten, also 60er Jahre. Und die Platte ist jetzt nicht der Heilsbringer schlechthin, aber irgendwie trotzdem ziemlich nett gemacht, finde ich, und ist auf keinem Zug irgendwie aufgesprungen, sondern macht da sein ganz, ganz eigenes Ding. Deshalb finde ich, dass es mal wert ist, ein bisschen gelobhudelt zu werden, wie er so lustlos seine Songs vorträgt mit irgendwie vorgetäuschter, schlechter Laune. Und deshalb tolle Platte hier. Fraser A. Gorman mit dem Album Slow Gum. Dazu auch mehr wie auf der Homepage unter sundayservice.de. Ein weiterer Song hier zu hören mit Never Gonna Hold You Like I Do, Fraser A. Gorman. We were down by the beach in your sparkly Harlequin dress. I was there, curly hair covered in sand, and the water lapped upon your bare breast. Came in from the deep blue, but your legs weren't at the end of my town. Guess that's the way it goes anyhow. I get a treat down Johnson Street on my way home from the show. I see you there with a guy who looks more like a grizzly bear than the guy you used to know. I see you looking sad as he dives into the rest of your kebab. I know he's looking glad, but nobody knows. Ooh, ooh, ooh. He's never gonna hold you like I do. Mm-hmm. He's never gonna hold you like I do. Das waren gerade eben Default, ein Projekt aus Los Angeles, welches gerade eben ein gleichnamiges Album veröffentlicht hat. Ich schätze mal, das ist das Debütalbum, weil ich habe von der Band vorher noch nichts gehört. Der Sound da drauf klingt schon so ein bisschen Oldschool Elektro. Eben, der war schon relativ progressiv. Bei anderen Songs kann man eher so wirklich so alte Downtempo-Tracks vernehmen. Ja, das war gerade Light Bright Love Letters von Default. Les Millipedes ist ein Projekt aus Süddeutschland von Matthias Götz, sorry. Der ist studierter Jazzmusiker, spielt Posaune und als Les Millipedes auch Instrumente wie Xylophon, Klavier, die Muschelkette raschelt hier und dort und er ist auch Mitglied bei dem Alien Ensemble, ein Projekt von Micha Acher von The No Twist und deshalb auch natürlich Aufmerksamkeit hier für Les Millipedes. Wir hören seinen Song, die jährlichen Winde. Thank you. Tja, das war also der Tausendfüßler Le Millipede mit Die jährlichen Winde. Projekt, wie gesagt, von Matthias Götz, wo wir gerade beim Jazz sind und bei der Posaune. Da passt Bill Wells eigentlich ganz gut. Der kommt ja aus Schottland und auch ein toller Jazzmusiker. Der hat mit Aidan Moffat, dem ehemaligen Sänger von Arab Step, eine neue Platte veröffentlicht. The Most Important Place in the World heißt diese. Und hier kommen sie mit Street Pastor Colloquy 3 AM. Bill Wells mit Aidan Moffat, mit Handclaps und mit ganz großem Chor ein Song vom neuesten Album The Most Important Place in the World. Das war auch der Sunday's First für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Den Abschluss gibt's heute von Tropics, Projekt von einem gewissen Chris Ward, der musikalisch auch in ziemliche Höhen kommt, was die Stimmlage betrifft. Von seinem Album Rapture hören wir hier Tropics mit House of Leaves. Thank you. been as close as we are now. We've never been as close as we are now. We've never been as close as we are.